1 Live. 4 Sommerpause. Mit Curse. Einen wunderschönen herzlichen guten Abend. Mein Name ist Curse. Und ich bin die nächsten 3 Stunden hier bei euch. Ich möchte ein bisschen lauten, energischen Start in diese Sendung hier bringen. Gegen Ende wird es ein bisschen ruhiger oder sogar sehr, sehr, sehr ruhig, um euch in die Nacht zu entlassen. Aber am Anfang erstmal ein kleines bisschen laut Energy, damit auch ich aufwache heute Abend am Sonntag. Das ist I Can Talk von Two Door Cinema im Remix von French Horn Rebellion. I'm not afraid to Last Night von Fabian im Nightwaves Remix. Der Song ist auf seiner gerade erschienenen Single mit dem gleichen Namen. Last Flight. Auf der Single hört ihr verschiedene Remixe zu der ohnehin schon sehr nicen und guten Originalversion von Fabian. Unter anderem auch von, wie gerade gehört, Nightwaves, aber auch von French Horn Rebellion. Und von French Horn Rebellion kam auch der Remix von dem Song, den wir vorhin als erstes gehört haben. Das war I Can Talk von Two Door Cinema. Und von Remixen sprechend, das amerikanische Label DMARC Records, was von Steve Aoki gegründet wurde und geführt wird, hat eine neue Band gesigned, die heißt New Ivory. Das Album kommt im Oktober. Und der Schweizer Producer Cloud hat einen der Remixe für, ich glaube, es könnte sogar die erste Single werden, beigesteuert. Und das ist der Remix von Cloud für Something You Should Know. Yeah. 1 Live. 4 Sommerpause mit Curse. Open Your Eyes von XXXY. Erschien auf der Single You Gotta Do You. Davor Something You Should Know von New Ivory im Cloud Remix. Und das hier Subtract featuring Sampha, ein Duo, das ich auch letzte Woche hier schon gespielt habe mit dem Track Something Goes Right. Something goes right, yeah, something goes right, yeah, something goes right. And you're hoping that it goes right, that it goes right, that it goes right. You wouldn't even know, you wouldn't even care. You wouldn't, you know, you wouldn't even care. But I've been the door, I've been the door, I've been the door. Standing in a dream world, sitting next to you, up in the clouds, up, up in the clouds, up, up in the clouds, sitting on the edge, looking down at the earth, looking up into space, up, up into space, up, up into space. Woo! Wie die Stimme gerade geflüstert hat, handelt es sich hier um Hudson Mohawk mit dem etwas älteren Stück Fuse vom Sampler 2010 Warp Records, auf dem auch andere großartige Songs zu hören waren, wie zum Beispiel Quake von Flying Lotus oder Dressed in Dresden von The Hundred in the Hands. Jetzt bin ich gerade inspiriert worden und werde mir, glaube ich, noch ein paar Sachen von The Hundred in the Hands raussuchen und vielleicht in der zweiten oder dritten Stunde spielen. Mal gucken. Etwas älter ist auch der nächste Song, den ich euch vorspielen will. In irgendeinem Blog habe ich den Mann entdeckt, von dem auch die Musik hier im Hintergrund ist. Der Italiener Phonad ist mittlerweile nach London gezogen und produziert dort abgefahrenes Zeug. Das sind Sachen, die eigentlich von so einem Hip-Hop-Standpunkt aus schon ganz klar aus der Hip-Hop, Soulbeat, Kanye West, No ID, Pete Rock, Sample-Ästhetik kommen. Er bedient sich halt alter Soul-Samples oder Disco-Samples, fängt an, die Sachen zu flippen. Und am Anfang denkt man, na okay, gut, ich verstehe ungefähr, wo der damit hin will und was er da macht. Und der Typ schafft es, innerhalb seiner Songs die Struktur des Samples und die Struktur des Beats so oft zu flippen und so auf unerwartete Weise umzudrehen, dass man, wenn man auf sowas steht und es dann quasi auf der Tanzfläche hört, ausflippen muss. Ich habe das mal getestet und auf einer Hip-Hop-Party, wo ich die ganze Zeit nur mehr oder weniger gewöhnliche Rap-Platten gespielt habe, diesen nächsten kommenden Song von Phonad gespielt. Bye. Hier ist auch direkt Dressed in Dresden von The Hundred in the Hands. Dresden von The Hundred in the Hands. Auch von dem Warp Records 2001, beziehungsweise 2010. Wir wollen ja mal die Jungs und Mädels nicht älter machen, als sie sind. Vom Warp Records 2010 Sampler Dresden Dresden von The Hundred in the Hands. Und der nächste Song ist ein Song, der wahrscheinlich jetzt hier einen kleinen Break reinbringt, aber der wunderschön ist. 8 Minuten lang, lehnt euch zurück von The Weeknd. You Der 8 Minuten Epic Song Gone von The Weeknd. Mein Name ist Curse. Ich bin der Vertreter von Close 4 heute hier. Und das hier ist ein neuer Song von James Blake und Bon Iver. Mit Curse. Euer Radio funktioniert noch. Keine Angst. Ihr hört 1 live, 4 Sommerpause. Mein Name ist Curse. Und das war die New Yorker Combo Gobble Gobble von dem Album Being Boring. Das ist der Bonustrack von diesem Album. Der hieß Seizure to the Metronome. Und ich werde nachher noch eine andere Band spielen, die heißt Purity Ring. Die haben sich aus Gorbel Gorbel quasi formiert und da gibt es interessante neue Musik. Davor habt ihr gehört Fall Creek Boys Choir von James Blake und Bon Iver. James Blake und Bon Iver haben vor kurzem ihre Zusammenarbeit bekannt gegeben und wieder bekräftigt. Und jetzt gibt es seit einigen Tagen diesen ersten Song aus dieser Zusammenarbeit, Fall Creek Boys Choir. Ob es noch mehr geben wird, das ist noch nicht wirklich bekannt, aber wir werden sehen. Und wenn es was gibt, werde ich es auf jeden Fall hier spielen. Ihr hört mich und uns hier in 1 Live nach den Infos wieder. Und bis dahin möchte ich euch noch ein kleines bisschen von diesem fantastischen Track von Fortnite geben. Also bis gleich. Mit Ablo Afakama um 23 Uhr. New Yorker dürfen in ihre Wohnungen zurück. Schalkes Fußballer bleiben in der Erfolgsspur und das Wetter morgen Sonne, Wolken, Regen bis 19 Grad. Wirbelsturm Irene hat New York weniger hart getroffen als befürchtet. Bürgermeister Bloomberg sagte, fast 400.000 Menschen könnten wieder in ihre Häuser zurückkehren. Insgesamt sind an der US-Ostküste durch den Wirbelsturm mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Silke Hasselmann berichtet. Noch stürmt und regnet es heftig über Teilen von Massachusetts, New Hampshire, Vermont und Nordostkanada. In einigen Gebieten von New York State stehen Häuser bis unters Dach unter Wasser. 21 Menschen sind in einem Hotel von rasch steigenden Fluten eingeschlossen. Doch anderenorts kam am frühen Sonntagnachmittag Ortszeit die Sonne wieder hervor, auch in Philadelphia. Von den zahlreichen Großstädten an der Nordostküste wurde sie am härtesten durch Irene getroffen. Philadelphia vermeldet Rekordhochwasserstände. In Libyen gehen die Kämpfe weiter, auch nach der Eroberung der Hauptstadt Tripolis durch die Regimegegner. Jetzt wollen sie nach eigenen Angaben die Stadt Sirte einnehmen, die Geburtsstadt des langjährigen Machthabers Gaddafi. Auch in anderen Teilen Libyens wird noch gekämpft. In Tripolis ist die Lage für die Einwohner angespannt. Es fehlt Wasser, Strom ist nur ab und zu an, in den Krankenhäusern fehlen Ärzte und Medikamente. In Afghanistan gibt es weiter keine Spur von den beiden vermissten Deutschen. Die beiden Männer, die als Entwicklungshelfer gearbeitet haben sollen, sind seit etwa einer Woche verschwunden. Es wird nicht ausgeschlossen, dass sie entführt wurden. Eine Sprecherin der zuständigen Provinzregierung in Afghanistan sagte, die Suche dauere an, es gebe bisher aber keine Fortschritte. Auch der Krisenstab des Auswärtigen Amtes ist eingeschaltet. Deutschland ist Hockey-Europameister. Die Hockey-Männer gewannen im EMN-Spiel in Mönchengladbach gegen die Mannschaft aus den Niederlanden mit 4:2. Kapitän Max Müller. Traumhafter Sieg, perfektes Turnier, nahezu perfektes Turnier. Nicht mal ein Tor im Durchschnitt bekommen, vorne Tore gemacht, immer dagegen gehalten, immer vorne gelegen, nie im Rückstand gewesen. Ich glaube, man kann es nicht besser machen. Gestern hatten die Hockey-Frauen auch gegen die Niederlande gespielt und das Finale verloren. Mit Platz 2 wurden sie aber Vize-Europameister. Schalke hat in der Fußball-Bundesliga gegen Mönchengladbach gewonnen. Zu Hause 1:0. Trainer Ralf Rangnick. Ich kann wirklich heute nur den Hut ziehen. Was wir heute gespielt haben, Kompliment an die Mannschaft. Wir waren die Mannschaft, die auch am Ende noch mehr zuzusetzen hatte. Und es geht nur über den Willen. Schalke ist damit auf Platz 2 der Tabelle, punktgleich mit Bayern München. Außerdem hat heute Hannover gegen Mainz gespielt, 1:1. In der zweiten Liga musste aus NRW Paderborn antreten, auswärts gegen Eintracht Frankfurt. Hier gab es ein 0:0. 1 live. Sektorwetter. In der Nacht ist es meistens trocken, morgen früh ziehen dann aber am Niederrhein und im Münsterland wieder Wolken auf, die etwas Regen bringen können. Nachmittags scheint vom Rhein bis zur Sieg öfter mal die Sonne, es kann aber auch mal nass werden. Die Temperaturen erreichen 17 Grad in Bottrop und Minden, Monheim schafft 19. Am Dienstag einzelne Schauer um 18 Grad. Stadtland. Stauschau. Die A46 Düsseldorf Richtung Dortmund ist zwischen Wuppertal-Sonnborn und Barmen wegen Bauarbeiten bis morgen früh gesperrt. Und die A57 Krefeld Richtung Nimwegen ist zwischen Sonsbeck und Uedem nach einem Unfall gesperrt. Im Moment 1 Kilometer Stau. Eins live. 4 Sommerpause. Mit Curse. Und hier ist noch ein Song zum langsam von uns gehenden Sommer. Summer Madness von Cocaine 80s. Is the sun in your eyes? It's me again. No ID again. Yeah. Black heat on the streets of desire. Some got rich and some got priors. My dogs hop barbed wires and steal cars with pliers. Wanna see more and be more like The Wire. Live fire. Come from the city of Shy, but it's never quiet, huh? This is the noise of suppliers and buyers. Gangbangers that should've retired. Food from deep fryers. I'm getting high, thinking how to retire. Bald, but these bronze is my Delilah. Samsung pictures, most spit scriptures. Shorties hold liquor, flows get richer. It gets thick like my bro's little sister. Hormones got them thicker, quicker. Pure souls that become bold constrictors. Mixed up like elixirs, trigger happy in the midst of summer madness. Summertime, niggas bring the heat out. Gun talk is high, summer soft to speak out. Shorties bare arms, cause don't nobody reach out. Young frames leak out, aunties freak out. The front porch is sorta like the beach house. Niggas running bases with their cleats out. Every week now I'm getting texts about death, leaving me out of breath. I gotta step to the stairway to heaven. It started on 87, where Rob was playing sermons by the Reverend Clay Evans. I never really took it in like them youngsters. That's how I look at them, maybe I should look again. Cause death and prison sentences ain't how they book should end. When you go outside, you still gotta look within. You can't scam straight cause they keep a crooked grin. I hate to say it's fate, look at what could have been in summer madness. Got your back. Yeah. I prefer your summer madness. It's gonna be out. It goes on in Chi-Town. Yeah. It's gonna be goes on in Detroit. ATL, it's gonna be alright. To my peoples up in Brooklyn too. Yeah, it's gonna out there be in New York, right. Queens, Harlem. My West Coast people out in LA. Yeah, all the way to Alabama, you know. Up there to Seattle. Huh. You know you got hoods all over. Eins live. 4 Sommerpause mit Kurs. Yeah, I'm doing this, man. It's Von Tigger, and on the beat it's Juan Tigger. We ain't playing it like this, I swear to God. For my man Cam, Dropouts, Liquid Nation in the building. Yo, we on some cool shit right now. Yeah, hey yo. Back to handling business. Say rap like a vandal and spit it like a can of acrylic. Spray paint, they ain't seen your man in a minute. He's possessed, he's a man on a mission. Y'all standing like amateurs in it. Stay scanning the blueprint, but can't understand how we did it. Everywhere y'all wanna go, I done gone there. I'm in my lawn chair, so fuck these armchair analyst niggas. Always wanna lick off shots, but ain't took a round. Criticize my field, but ain't took a down. Shook when they see a legendary rap nigga. And if you ain't knowing about the dropouts, homie, that's a cop-out. And you a tackleberry ass nigga, Wi-Fi thug, Bluetooth fairy ass nigga. Cam hit me up and said, Tay have a beat. So at bar 16, competition can have a seat. I'ma, yo, yo, it's over. I don't even know why y'all still trying. We got this, man. On my NC shit right now. Hey. If I want something, mama tell me not to recline. I would always find grind on the drop of a dime. So for trying to school him, he put the collar on the bind and felt like hot ride, turn a ride, I'm his prime. Competition said he gotta be signed, cause all of them was straight eight, but they cylinders were not in the line. Says overalls and parts had a prominent shine. After making my first dollar, had a dominant mind. It was middle school when I first thought she gon' have to be intelligent. Come before she gotta be fine. Nowadays I'm keeping guard on my rhymes, cause everything I've been through was sent through. My losses and wins too are all planned. Before I got to that venue and gave them women to talk after shooting they grins too. Gave my niggas a tune to ride in they Benz too, or making previous acts a part of my menu. Like that, like that, like that, like that. Yeah, like that. Drop, drop. Yeah, my mom told me if you leave, people will appreciate you more, so I got peace. The biggest piece I ate before, and it's a feast. You see me pay it forward. My people won't buy a CD that they can't afford. What I got in store, you don't have to steal. I was a passenger jail. I started grabbing the wheel, parked the van on the hill. Now I'm standing still, looking towards the top. That's where I'm planning to build. I was a fan of them till they fell off. It's like they don't exist the day after. I'm having a pill. Damn it, I'm ill. And apparently a nigga gifted. Partridge in the pantry and I'm lifted. So I might branch out and leave with the fruits of my labor. But I plant out the seeds forever. I'm a student. And me and Taya probably never see eye to eye. Cause I'm looking up to him in the 336. In the 336. Swear to God, thought that I would never see these hits. In the 336. In the 336. When I touch down, my girl, he gonna feed me grits. It's a new day and age. People have their own thing, and people have their own things that they're into. People have their own religion. Hip-hop is a religion to a certain extent, and the rappers are the preachers, and the music is the scriptures. You know, it's just like church, because you go to a concert, you raise your hands in the air, you get dressed up, you sing songs, and you definitely pay some money. It's just like church. Ihr hört 1 Live und das hier ist von der North Carolina Klamottenfirma LSD, heißen die, ein quasi eine Art Werbesong, der heißt In the 336 featuring, wie ihr eben gehört habt, Fonte, King Mez und Charlie Smarts. Davor von Cocaine 80s, Summer Madness. Cocaine 80s ist das Projekt von No ID, dem Producer und Lehrmeister quasi von Kanye West, dem Entdecker von Common, der auch das erste Common-Album komplett produziert hat, fast komplett. Und Cocaine 80s hat er quasi einfach so bekannt gegeben, hat gesagt, ey, wir machen hier was, ihr könnt es haben, ihr könnt es hören, check it out. Es sind 8 oder 9 Leute in Cocaine 80s. Und es gibt eine EP zum Downloaden, die heißt The Pursuit EP. Und der Song kam von der EP und heißt Summer Madness. Ich bin jetzt inspiriert worden durch Fonte, North Carolina Rap. Und das hier ist von dem unfassbar guten ersten Album von Foreign Exchange, Nicolay und Fonte. Und der Song heißt All That You Are. Check it out. I want you to feel me, baby. I want you to understand me, baby. This is it, yo. No bullshit, no jokes, no games. This is it, yo, for real. I see it happening, man. It's about to go down. For all of us. For real. I see you swinging. I see you nodding to it. It's about to go down, Crisis. Word up, man. We almost home. We almost at the finish line, niggas. Feel good, don't it? Oh, yo. And it's over. I can go home and chill. It's a long process from bar 1 to bar 16, and writing in my notebook from morning to evening, but my fam still not believing. In my bed late at night with my eyes closed off and dreaming and zoned out. I'm gone now, fuck it, I'm home now. I rest in the rhythm, I'm a rolling stone now, making my own way through stone cold days and long nights. But who can feel my sacrifice? Cause they ain't half as nice and couldn't understand how I feel when I'm on the track, boy, turning the knob switch. Moms keep talking that'll get a real job shit, and that's the kind of thinking Fonte got a problem with. Solved it, my blood fam on the bandwagon. Can't believe the man put his plan into action. They rather that I choose a different path for my passion. Couldn't understand, I demand satisfaction. They say it might be crazy, and sometimes I agree. You and I know that's not all that you are. They say it might be crazy, selfish and proud, well, baby. You and I know that's not all that you are. It's a new day, it's time to proceed. seeds, I got a seed. Amaya, the love of my life, best believe. Plus I still got love for me, I'm doing this for her and me. Take mics and make currency. Steady worrying, yo, I wish I had a clone of me. Man, this ain't the way it's supposed to be. My daughter's mom wishing she was close to me, holding me, instead she's lonely and loathing. Complaining that her life's competing with mine, cause I be out of the house for weeks at a time, and she be stuck at home playing housewifey with an attitude. Before we had a kid, we should've had a clue. I fell asleep with this beat on repeat, repetitive loop, life seems to greet me. I'm trying to be a better man, please believe me. Ready and God willing, if you ready to teach me. They say it might be crazy, and sometimes I agree. You and I know that's all that you are. They say you might be crazy, selfish and proud. Well, baby, you and I know that's not all that you are. Real talk, yo. Everybody got a way to try to be the man. Some write rhymes, others move kilograms. You ain't trying to play yourself with me, neither, man. The cards I was dealt, I can play them with either hand. I gotta be the plan, put it in motion. A nigga on the grind, I'm proceeding with focus. I know that making my moves ain't a part of your plans, but understand that that ain't all that I am. I was lost in the trance, woke up, got a call from a man with a studio we bought with a grand. Feel like destiny was in the palm of his hand. Real shit, we can all understand. Check it out, bro. Live. Vier Sommerpause mit Curse. On this loose leaf, shallow niggas like median is too deep. Cats stay frontin' like they runnin' whose streets. World trade terror, now that's true beef. The innocent fear for their life now. Running out the White House, shut down airlines, they cutting lights out. Temperature is rising, melting ice down at the polars of the earth, and we getting high now. Scriptures, revelations about to reach their height now, and we watching it on TV like movies of the week. Thin line between fiction, reality. Who teach the violence, but where all the wildin' be? To enterprise, just take Gaza and y'all eat. I should've saw it coming, I was trying to find a freak. Streets raised me to find a grind, trying to eat and keep a little stash till I find a hide of sneaks. Turn Big Willie, throw blinders on a Jeep, and spend drug money as we drive economy. Now we got killers living where my mama be, and we stack paper for that by any means. They never said staying in school was playing cool, or cash rules everything, but I'm not moved. Never missed a syllable those bigger niggas mentioned. They respect the sports and the niggas in the prisons. I'm a product of the vibe. But who can I blame for the ways of my life? Do I wanna change or just waste all my life? Median is balanced, but at times I'm moody, and all he wants is ruin a Dutch and a true freak. I know that type of living only causes casualties, but tell that to Moody, my split personality. He really don't mean no harm, he's kinda calm, but kinda energetic with the ladies, he's a charm. Possess the gift of gab, he's witty, you'll laugh. He's the one you've seen if I've ever played your ass. Apologies, don't have a problem saying that, I got some issues. Walk a mile in my big shoes. Can't say this though, it may sound a while into y'all, but median is about to handle my problems. Trying to get my mom's out the factory job. Arthritis in her hands be making her wrist throb. But she got a car note and a mortgage to pay. So even if I get high, I grind every day. Plus hustle to them classes trying to make good grades. It's a time for work till it's time for play. How big is your world? How big is your world? How big is your world? Can you see it? Can you see it? How big is your world? How big is your world? How big is your world? Can you see it? Can you see it? How big is your world? Can you see it? Can you see it? How big is your world? Can you feel it? How big is your world? How big is your world? Can you taste it? Embrace it. How big is your world? Yo, these days I'm on some 8 Mile it-ish. Lost in this music that I take crowns in it. Never let it go. Steady flow, help the cheddar grow. When the it-ish hit the fans, better blow. Let them know, just take a seat and chill for a minute. Median's relief, time to build for a minute. With your witty superhero, J-League affiliate. The traits of John Coffey, like the drink, but spelled different. M-E-D-I-A-N, tell a friend. He traveling sound waves, feel it in your melanin. Gelling in like a dance in the rain. I'm brainstorming, lathering in the shower. I'm washing my largest organ, enormous. Probably like 5 o'clock this morning. Sometime the sunrise, way before the sunrise. So surprising, just me and my mind. I'm socializing, think about the politics of timing, shining and rhyming. The politics and consequence of drama, image and gimmicks. Or moody just spitting so relentless. The type of ish to make the game grow. With plain clothes and strange flows, your brain froze. Plain clothes and strange flows. How big is your world? How big is your world? How big is your world? Can you see it? Can you see it? How big is your world? How big is your world? How big is your world? How big is your world? Can you see it? Can you see it? How big is your world? Can you see it? Can you see it? How big is your world? Can you feel it? How big is your world? How big is your world? Can you taste it? Embrace it. How big is your world? How big is your world? How Big Is Your World von Median, von dem Album Median's Relief. North Carolina Rap ist es hier in 1 Live. 4 hat Sommerpause. Mein Name ist Curse und ich vertrete den guten Mann. So, jetzt muss ich aber mal ganz schnell hier die CDs switchen, damit hier nicht ganz schlimme Dinge passieren und wir ganz komische Sachen hören. Davor, vor dem Song von Median, How Big Is Your World, Foreign Exchange mit All That You Are, Nicolay und Fonte, Foreign Exchange. Und ich möchte hier in dieser zweiten Stunde eine Menge Rap spielen. Und ich habe einen Song gehört in den letzten Tagen, der mir sehr gut gefallen hat. Und es ist ein Song, der einfach mal sehr gut widerspiegelt, was passiert, wenn man einfach ganz radikale, asoziale Typen, die gut rappen können, auf einen Beat lässt und einfach einen harten Beat runterlegt und fertig, aus, Ende, Mickey Mouse. Heutzutage ist ja so, dass Hip-Hop sich sehr entwickelt, dass es sehr viele progressive Sachen gibt, sehr viele neue Sounds und man hat Leute wie Kanye West, die einfach Pop-Künstler sind, ja. Und du hast auf der anderen Seite dann Leute wie Lil B, die einfach komplett wahnsinnig sind und ihren ganz eigenen Brand von ganz verschobenem, strangen Hip-Hop machen. Und es gibt ein riesengroßes Spektrum. Und es gibt einfach manche Songs, die immer noch in die ganz alte Kategorie fallen. Die alte Kategorie von, der Beat ist geil, ja, oder wie Eisfeld sagen würde, der Reim war fett. Ja, der Reim ist fett, der Beat ist geil und mehr passiert da nicht und mehr muss da auch gar nicht passieren, weil alle Zutaten so unglaublich gut zusammenpassen, dass alles klar ist. Und der nächste Song ist genau so ein Song. Der ist von einem jungen Mann mit dem sympathischen Namen Uncle Murder. Der Song heißt Warning und das ist der Remix von Warning featuring French Montana, Jada Kiss, Styles P, Jim Jones, Vado und Cameron. Warning. This is the remix. Uh-huh. Warning. This is the remix. GMG. Tune in. I get money. Ooh, I'm getting paper. I ain't playing. I smack the shit out of the hater. That's my baby girl right there. Ooh, she with her friends. I'm a dog, I ain't shit. I'ma wind up in her friends. Bad guy, outlaw. Ooh, I'm like Pac, but I ain't die after the second time I got shot. I got greasy bars. Ooh, I'm talking reckless. Got niggas that's beefing with each other on the same record. Look at Jeezy, look at Ross. Ooh, they falling out. It's not just New York, they beefing with each other in the South. I get paper. Ooh, I'm getting money. This the real remix. Camel's just being funny. Bring him in, kick him out. Like, ooh, see you later. Mix purple with the yellow. Like, ooh, I'm a Lakers. Ain't no doubt about it. I'm a Lamborghini Parker. And my shorty got a dunk. Like, ooh, Candace Parker. Popping out that thing. Ooh, chain dangle. Getting topped in my favorite song. Ooh, headbanger. Montana murder, and you know we run the state. See shorty acting bougie, but ooh, her bag fake. Hit up Sue's Perfections, ooh, Sin City. Montana coke boys, ooh, we run the state. Homie tryna keep up, ooh, they going broke. I'll finish your career, ooh, get a rope. Warning. Dope money, ooh, that Montega in the spot getting guap. Ooh, that's hard labor. In the club popping bottles. Yeah, we blowing that sour. Handful of real niggas. Rest of these niggas cowards. How you want it? Hands gun or the knife. Soon as your man see the barrel, he gon' run for his life. Bullets flying. Ooh. Another wake every day. It's a funeral. Niggas is not safe. Yeah, you copping at the dealer. But nigga is not wet. Nine to blow your brains out. My nigga cannot wait. Riding dirty. Ooh, that's your pen. Put my can, put your can. Ooh, look what we seeing. I'm the nicest, I'm the hardest. Give it to any artist. From the coldest to the hottest. Excuse me for being modest. Better clapping if I'm drawing. Talk to me in the morning. Next time it shots fired. This is the only warning. Yeah. Warning. Huh. Purple murder gave you a warning. I ain't giving you shit. I come in that bitch storming. Full extended clip. 30 shots tear up your foreign. I told you fuck rappers. Your life is not that important. Yeah. My nigga selling the white. And ooh, I'm like Shug and y'all vanilla ice. And ooh, I get locked. You know I'm bailing. I spoke to my lawyer, he telling me that it's right. I'm from Harlem, catch me up in the Heights. I don't got on Jordans, you catch me up in some rights. Ooh, these niggas pussy, don't trust them, they like dice. Ooh, my niggas vamps, don't trust them, we might bite. Like warning. Yellow top bottle it, moon selling the lobby. Niggas snitching like kids, like ooh, I'm telling mommy. Third time he slipping. Ooh, let's go get him. Got the drop where he living with two of my hoes with him. Today I'm feeling ignorant. Zoom up down in it. Biz door sky high. Like, ooh, that bout did it. My man Mars on me. Ooh, I'm not with it. Hear the voices in my head. Like, ooh, do not hit it. Let me be specific. Dude, I'm that nigga. I could coach you how to bowl with your green like Doc Rivers. Homicide roaming. Ooh, the block shivers. Doc Sixers. How I cradled the rock. A guap getter. Warning. My girlfriend's girlfriend. Ooh, they don't like me. Nope. See me with a chick. They like, ooh, that ain't wife. Looking at my feet. These shoes, they ain't Nike. Nah. Man, don't even ask. Please. Ooh, them things pricey. Yeah. Chicks, baby fathers. Ooh, they wanna fight. So, jewelry out the freezer. Ooh, a nigga ice. Like, her Gucci ain't right. Ooh, it's a crisis. Smelling like fish. Ooh, she a Pisces. 0127. Ooh, that thing pretty. Made me say, ooh, ooh, like Sin City. I'm getting money. Man, I'm getting paper. I ain't playing. I smack the shit out of hater. Smack the shit out your neighbor. Smack the shit out the mayor. Smack the shit out your pregnant baby mama. She in labor. Warning. 1 Live. 4 Sommerpause mit Curse. Excuse my charisma, vodka with a spritzer, swagger down pat, call my shit Patricia, young money militia, and I am the commissioner. You don't want Star Beezy, cause the F is my finisher. So misunderstood, but what's the world without enigma? Two bitches at the same time, synchronized swimmers. Got the girl twisted, cause she open when you twist her. Never met the bitch, but I fuck her like I missed her. Life is the bitch, and death is her sister. Sleep is the cousin, what a fucking family picture. You know for the time, we all know Mother Nature. It's all in the family, but I am of no relation. No matter who's buying, I'm a celebration. Black and white diamonds, fuck segregation. Fuck that shit, my money up. You niggas just honey nut. Young money running shit. shit. And you niggas just runner ups. I don't feel I done enough, so I'ma keep on doing this shit. Let's touch it, a young tuna fish. Yeah. I'm going back in. Okay, I lost my mind. It's somewhere out there stranded. I think you staying under me if you don't understand me. Had my heart broken by this woman named Tammy. But hoes gon' be hoes, so I couldn't blame Tammy. Just talk to moms. Told her she the sweetest. I beat the beat up. Call it self-defense. Swear, man, I be seeing through these niggas like sequence. Niggas think they heathen. Pow, pow, the end. Talking to myself because I am my own consultant. Married to the money, fuck the world, that's adultery. You full of shit, you close your mouth and let your ass talk. Young money eating, all you haters do is asshole. Stop playing, bitch, I got this game on deadbolt. Mine so sharp, I fuck around and cut my head off. Real nigga all day and tomorrow. But these motherfuckers talking crazy like they jaw broke. Glass half empty, half full, I'll spill ya. Try me and run into a wall, I'll feel the. You know I'm a ball till they turn off the field lights. The fruits of my labor, I enjoy them while they still right. Bitch, stop playing, I do it like a king do. If these niggas animals, then I'ma have a mink soon. Tell them bitches I say put my name on the wall. I speak the truth, but I guess that's a foreign language to y'all. And I call it like I see it. And my glasses on, but most of y'all don't get the picture unless the flash is on. Satisfied with nothing, you don't know the half of it. Young money, cash money. Paper chaser, tell that paper, look, I'm right behind ya. Bitch, real G's moving silence like lasagna. People say I'm borderline crazy, sorta kinda. Woman of my dreams, I don't sleep so I can't find her. You niggas are gelatin, peanuts to an elephant. I got through that sentence like a subject and a predicate. Yeah, with a swag you would kill for. Money too strong, pockets on bodybuilder. Jumped in a wishing well, now wish me well. Tell him kiss my ass, call that kiss and tell. Yeah, word to my mama, I'm out of my llama bean. Don't wanna see what that drama mean. Get some drama mean, llama scream. Hotter than summer sun on a Ghana queen. Now all I want is hits, bitch, Wayne signed a fiend. I play the side for you niggas just trying to front and see. Son of Gun, son of Sam, you niggas the son of me. Pause for this dumbest speech, I glow like Buddha. Disturb me and you'll be all over the flow like Luda. Bitch, I flow like scuba, bitch, I'm bold like Cuba. And I keep a killer hoe, she gon' blow right through ya. I be macking about my stacking amount, I pack like a mover. Shout the ratchet for backing out on behalf of my shooter. Niggas think they high as I come laugh at your ruler. Cash money cold, bitch, but our actions is cooler. Wait, these niggas out of they mind and I told these fuck niggas some hundred times that I keep them bucks, they be on my mind. Tuck these, I fuck these on your mind. Pause, to feed them on my grind, get it beat a little up. Keep throw my sign in the middle, hit them up, peace on my side. Cause ain't no peace on my side. Bitch, I'm a man, I visit urinals with brides. Tune, tell me too, I'm shooting when the funeral outside. I'm uptown, thoroughbred at BX, nigga, you heard Gunna. Gunna, Gunna. Um 11:30 die A46 Düsseldorf Richtung Dortmund ist zwischen Wuppertal-Sonnborn und Barmen wegen Bauarbeiten bis morgen früh gesperrt. Umleitungen sind da eingerichtet. Und die A57 Krefeld Richtung Nimwegen ist zwischen Sonsbeck und Uedem nach einem Unfall gesperrt. Im Moment 1 Kilometer Stau. Eins live. 4 Sommerpause. Mit Curse. Jawohl. Und eben haben wir zwei Sachen gehört, die Rap aufs Maul waren. Und zwar gerade eben 6'7' von Lil Wayne. Ich glaube, das wird wahrscheinlich auf dem kommenden Album The Carter 4 auch drauf sein, featuring Corey Guns. Und davor The Warning Remix von Uncle Murder, featuring Luft anhalten, French Montana, Jada Kiss, Styles P, Jim Jones, Vano und Cameron. Ich will noch einen Song spielen jetzt, der gerade im Internet aufgetaucht ist, von Currency, featuring Lil Wayne. Der Song heißt Smoke Something und erinnert mich irgendwie an eine gewisse alte Mobb Deep-Produktion auf gewisse Art und Weise. Und Lil Wayne hat jetzt gerade noch ein Ding mit Drake draußen und bah, und es ist wahnsinnig viel Hype jetzt gerade und das neue Album kommt und die Reviews sind gemischt. Die Leute sagen, gutes Album, aber mal schauen. Und einige Leute sagen, ja, da sind große Highlights drauf, aber ich bin gespannt. Ich habe das komplette Album noch nicht gehört. Und das hier ist, glaube ich, auch nur ein kleiner Vorgeschmack von dem, was passieren kann, wenn ein Typ einfach unfassbar gut rappt. Lil Wayne ist jemand, der das Talent hat, auf jede Art von Beat, auf dem ich ihn gehört habe bisher, ganz speziell zu sein und ganz speziell zu rappen und jedes Mal ein Highlight zu sein. Es gibt wenige MCs, die das schaffen, einfach auch auf Features immer wieder durch ihre Appearance klar zu machen, worum es geht. Meiner ganz bescheidenen Amateurmeinung nach ist der Song Smoke Something von Currency ein relativ durchschnittlicher Song und wenn Lil Wayne auf den Track kommt, ist einfach Game Over. Just in case you need something else to roll to. Spitter, Weezy, Drum. You know, we go back like we go back Tony, Tony, Tony. Trying to keep dirt off my brain, I'm telling you. Verde Terrace. One for the money, yes sir, two for the show. But I ain't stepping on the stage until they count up all my cash flow. Oh man, that your man's going to Twilight Zone. Wanna be left alone again at home, listening to Soulja Slim. I spread that dough out, rolling pins, slice it up with my closest friends as the grimy glow spins. I'm riding, trying to keep dirt off my rims and my name. I chill, stay popping up at the red carpet in my green Tahoe with my Las Vegas bitch and one of yo hoes. Hired up, I like what she working with, that's why we hired. We put her on a set, tattoo, calligraphy, leather jets, love and respect. We passing you the fuck up, ain't passing you none of my bud. That's why you standing around us, bruh. Are you accounted for? Who brung you? You don't speak the code, bro. Your slick tongue that hung you. You walking down the aisle with the same bitches we run through. I'm in the bank line, empire. I built this for us to eat inside. This the lunchroom. Outsiders looking wild, hungry fool. Shut the door so they don't see us, light a joint or two. I stopped in the mall the other day. I heard a call from the other way where I just came from. Some nigga was saying something, talking about smoke something. Stopped in the mall the other day. I heard a call from the other way where I just came from. Some bitches was saying something, talking about smoke. Yeah. I do just that. Turn the music up, Mike. Let me go and light me one up for all my trouble. I'm chillin' with this bitch, you think we make the perfect couple, but she trippin'. I'm sippin' on some bubbly with no bubbles. It's me, that's who I put this shit together like puzzles. I'm puzzled. Is it me or niggas is lame? You're coward-hearted, yellow, lemon meringue. I'm about to change my name from Dwayne to Deranged. To be a billionaire, I got a shot like Danny Ainge. My gang wear red, yo bitch a airhead. But I still break her off like a fucking chair leg. It's too much, you heard me? You don't deserve me. Swag so sick, so injury reserve me. I'm the god, I should be rapping in the turban. But nor me, I probably ollie up the curb. Then grind down the rail, only with my tail. Pause. I stopped in the mall the other day. I heard a call from the other way where I just came from. Some nigga was saying something, talking about smoke some. Young money. Stopped in the mall the other day. I heard a call from the other way where I just came from. Some bitches was saying something, talking about smoke some. Bitch, you ain't put in on it. Smoke some. Like two shots, eh, bitch? I remember when you couldn't even smoke shit, couldn't stay focused. And don't forget it, bitch. Yeah. Shantae, fuck with me. No more. Alright. Live. Vier Sommerpause mit Curse. Das hier ist ein Tribut an den vor kurzem verstorbenen Ausnahmerapper Gala von RAG. Für meinen Treueschwur. Ich mische Henna unters Wasser, schreib in heilender Tinktur. Du bist Anmut pur, bist ganz großes Kino. Gegen dich verblasst die Monroe plus Ginger aus Casino. Lady vom Kiez, du hast mehr Schwung als Rokoko. Definitiv mehr Flow als jeder aus der Barrio. Nur schwarzer Tee bringt mein Herz mehr zum Rasen. Du tanzt wie Salome und ich verliere Kopf und Kragen. Ich will deinen Namen im gleichen Atemzug mit meinem sagen. Will deine Buchstaben als Initialen an meiner Kette tragen. Will deinen Atem spüren, meine Person mit deiner Kühn. Will mit dir Türen gehen und nie wieder nach hinten sehen. Doch du bist schärfer als entsicherte Waffen. Dich auf der Straße anzufassen wäre tödlich wie nach Kobras Tassen. Ich komm mir vor, wie Edward mit den Scherenhänden. Dich zu berühren wird für einen von uns tödlich enden. Stehst mir oft so nah und bist doch unerreichbar. Irgendwann werden wir es allen sagen, irgendwann, inshallah, du und ich. Wir könnten Königin zeugen, doch müssten wir erst aufhören, unsere Liebe zu leugnen. Schreiben, so heiß brennt's mir auf der Seele. Ich will der Grund sein für deine Stammesfehde. Es geht um Liebe, nicht um Ehre. Doch wem erzähl ich das? Ich kenne unsere Zukunft wie die Mutter ihren Mokkasatz. Genie mit dem Sass-Spieler wird mein Urteilsspruch. Ich bin ein Satzdealer, jeder Reim ist ein Abschiedskuss. Flow stärker als der Bosporus, dein Lieblingsfluss. Und halte Neider von dir fern. Ich bin dein Bond, ich bin dein Schattenriss. Wenn der Halbmond deinen Körper trifft, wenn Liebe blind macht, wie man spricht, was Liebe auf den ersten Blick. Ich seh nichts mehr außer dem Stift und das Blatt vor mir. Bringst du Papier warm und flüssig wie ein Geysir. Nimm das Schicksal, das ich wegzog, um in deiner Stadt zu stranden. Denn hier wird mir klar, warum sie dich Heimweh nannten. Dein Name kennt keine Grenzen, kennt keine Schranken. Deine Fam liebt dich mehr als das Land, aus dem sie selber stammen. Was hab ich ihnen vorzuweisen, außer Mikro aus Eisen, das sie dazu bringt, mich als Menschen zu begreifen. Du und ich, wir könnten Könige zeugen, doch dürfen wir uns nie dieser Völkerschlacht beugen. Wenn an Namagum am Ende Mutsu Sevgi bekleb Huzur, mutluluk, kusur sevgi. Amaçsız aşk hep tepki. Der Song Türkischer Honig von Gala aus dem Ruhrpott und von der Gruppe RAG. Gala ist vor kurzem verstorben. Er ist überraschenderweise und plötzlich verstorben. Seine Freunde waren völlig hin und weg. Ich habe vor ein paar Tagen mit dem DJ von RAG telefoniert. DJ Beat Sampras, aka DJ Wiz, der auch viele Beats produziert hat für RAG. Und er hat mir erzählt, dass da Gala vollweise gewesen ist, seine Eltern gestorben sind, als er sehr jung war, ist es so, dass er ja quasi von seinen Freunden und seinen Bekannten und den Leuten, die ihn auf seinem Weg begleitet haben, seine Beerdigung, die ganzen Festivitäten drumherum von seinen Freunden jetzt organisiert und bezahlt werden. Es gibt eine Benefiz Jam für Gala in Bochum am 4.6., um das Ganze zu finanzieren. Das könnt ihr auch auf jeden Fall im Internet finden. Es werden viele legendäre Leute aus der deutschen Hip-Hop-Szene dabei sein. Wenn ihr auch einfach nur Interesse an deutschem Hip-Hop habt, dann ist das auf jeden Fall ein Fest. Es wird eine Jam im alten klassischen Sinne sein. Ab 14 Uhr wird es Graffiti geben. Und wenn ihr euch noch daran erinnert, wenn ihr ungefähr in meinem Alter seid, also ich werde demnächst 33, dann könnt ihr euch vielleicht noch an die alten Jams erinnern, an denen schon nachmittags die Rider angefangen haben zu malen, an denen Blackbooks ausgetauscht worden sind. Es gab Breaker, die getanzt haben und die Rapper und die Shows von den Rappern waren quasi in Anführungsstrichen nur ein Teil des größeren Programms, ein Teil von dem kompletten Hip-Hop-Programm, was damals auf den Jams passiert ist. Es waren wirklich unglaublich schöne Zeiten und ich kriege Gänsehaut, wenn ich jetzt daran denke. Und Gala und RAG sind Jungs, die auch genau aus dieser Zeit stammen und deswegen wollen die Jungs auch eine Jam organisieren, die genau so ablaufen wird. Also wenn ihr da Lust drauf habt oder wenn ihr einfach mal auf eine Veranstaltung gehen wollt, die euch vielleicht, wenn ihr das gar nicht kennt, euch einfach wirklich den alten Flavor davon nahe bringt, wie Hip-Hop in Deutschland war, Anfang der 90er, Mitte der 90er, dann sei euch das sehr ans Herz gelegt. Die Sache ist für einen sehr, sehr guten Zweck, eben für die Beerdigungskosten und Festivitäten, die mit Gala und seinem Tod zusammenhängen. Und das Ganze ist am 4.6. in Bochum. Unter anderem treten dort auf, nur um euch vielleicht den Mund ein bisschen wässrig zu machen, Stieber Twins, Too Strong, Cora E, Afro und DJ Wiz und viele, viele, viele andere Leute aus dem Ruhrpott und Menschen, die Gala in seinem Leben begleitet haben. Gang, kill them all, Odd Future Wolf Gang. Kidnap a vampire and drain all his fucking veins. Wolf Grey Jordans uses intestines for the strings. Snatch up Rihanna and throw in front of a fucking train. And sniff a fucking unemployment line of cocaine. Tie Lil B up to a full tank of propane. Swag, now watch him cook. And just stand there and look. Have a bonfire with old Harry Potter books. Martians versus goblins, goons versus the crooks. And since me and Toon had Viacom shook, I should've got a real ass pirate to do the hook. Maybe Jack Sparrow, maybe Peter Pan's nemesis. My power limitless, like Bronco on Sega Genesis. Superhero, mad that Marvel overlooked me, cause Spider-Man and Hulk straight push. Bitch, I'm a motherfucking mouse. Goddamn God. Yeah. I'm a motherfucking mouse. Mr. Goddamn God. Yeah. Bitch, I'm a motherfucking mouse. I'm a goddamn God. Yeah, no. Motherfucking mouse. Goddamn God. We are not the same. I am a mouse. A year ago, I was poor somewhat. Now my future's brighter than Christopher's new haircut. Bruno Mars is still sucking dick and fucking male butts in the same closet that Tyler Perry gets clothes from. I suck where the fucking ring pops. You got a better chance of getting a copy of Detox. Wolfgang, we rock, crack, rock. And that shit was expected like Jason whenever he name drops. Fuck you, Tyler. Jesus, motherfucking Teresa. This nigga gang got Wolf Haley for this feature. My team is running shit like we have full cleated D. Is getting chased by the police, he's on a full bred cheetah. Bishop Eddie caught me trying to escape. Bag full of dragon and Nicki Minaj mixtape. Dragging all you fags to the back of the log cabin. Fall back like LeBron's hairline. Bitch, I'm a motherfucking mouse. You lost. Goddamn God. Yeah. Bitch, I'm a motherfucking mouse. Mr. Goddamn God. Yeah. Bitch, I'm a motherfucking mouse. I'm a goddamn God. Yeah, no. Motherfucking mouse. Goddamn God. We are not the same, I am a march. Chuck, fuck with me. I do, cause Lil Tunchi always bless me. He killed me on my own track, so what? Not you, fuck you. I spit like I had kids with Erykah Badu. I fucked her on the day of that naked video shoot. I was sucking that pussy like it was wonton soup. Then I hit LeBron mom and Bron Bron's coupe. With Delonte West tape and we had bonbons too. And Cleveland cheerleaders, they had pom-poms too. So I smacked them bitches wearing Bishop Don Juan suit. Where was Snoop? I don't know, probably doing what the Crips do. But when I'm with my uncle, fuck it, then I'm a Crip too. And I will Crip Weezy, Crip Jones and Crip you. Now I'm the dog father walking with a shih tzu. Mad that DC Comics overlooked me, cause Captain America's Crip. Bitch, I'm a motherfucking mouse. Goddamn God. Yeah. Bitch, I'm a motherfucking mouse. Mr. Goddamn God. Yeah. Bitch, I'm a motherfucking mouse. I'm a goddamn God. Yeah, no. Motherfucking mouse. Goddamn God. Bitch, I'm a motherfucking mouse. Yeah. Hell yeah. Know what I'm saying? Eins Live. Vier Sommerpause mit Curse. Yeah. Mr. Buster. Where the fuck you at? Can't scrap a lick. So I know you got your gat, your dick on hard from fucking your road dogs, the hood you threw up with, niggas you grew up with. Don't even respect your ass. That's why it's time for the doctor to check your ass, nigga. Used to be my homie, used to be my ace. Now I wanna slap the taste out your mouth, make it bow down to the rope. Fucking me, now I'm fucking you, little hoe. Oh, don't think I forgot, let you slide. Let me ride, just another homicide. Yeah, it's me, so I'ma talk on, stomping on the easiest streets that you can walk on. So strap on your Compton hat, your Lokes, and watch your back, cause you might get smoked low. And pass the bud, and stay low-key, BG, cause you lost all your homies' love. Now call it what you want to, you fucked with me, now it's a must that I fuck with you. Yeah, that's what the fuck I'm talking about. We have your motherfucking record company surrounded. Put down the candy and let the little boy go. You know what I'm saying? Punk motherfucker. Bow wow wow, yippee-yo, yippee-yay. Doggy dogs in the motherfucking house. Bow wow wow, yippee-yo, yippee-yay. Death rows in the motherfucking house. Wow, wow, yippee-yo, yippee-yay. The sounds of a dog bring me to another day. Play with my bone, would you, Timmy? It seems like you're good for making jokes about your Jimmy. Well, here's the Jimmy joke about your mama that you might not like. I heard she was a Frisco dyke, but fuck your mama. I'm talking about you and me, toe-to-toe. Tim M-U-T, your bark was loud, but your bite wasn't vicious. And the rhymes you were kicking were quite bootylicious. You get what doggy dog, oh, is he crazy? With your mama and your daddy hollin', baby. So what that lets you know? That if you fuck with Drake, nigga, you fucking with Death Row. And I ain't even swinging them things. I'm hollering 187 with my dick in your mouth, bitch. Yeah, nigga. Compton and Long Beach together on this motherfucker. So you wanna pop that shit, get your motherfucking cranium cracked, nigga. Step on up. Now, we ain't no motherfucking joke, so remember the name. Mighty, Mighty DR. Yeah, motherfucker. Now understand this, my nigga Drake can't be touched. Luke's bending over. So Luke's getting fucked, Buster. Musta thought I was sleazy. I thought I was a mark, cause I used to hang with Easy. Animosity made you speak what you spoke, ayo, Drake. What up? Chip this nigga off, love. If it ain't another hoe that I got to fuck with, gap teeth in your mouth, so my dick's got to fit. With my nuts on your tonsils, while you're on stage rapping at your whack ass concert. And I'ma snatch your ass from the backside to show you how Death Row pull off that hoot ride. Now you might not understand me, cause I'ma rob you in Compton and blast you in Miami. Then we gon' freak to South Central on a street knowledge mission. As I steps in the temple, spotty gotting as I pulls out my strap, got my chrome to the side of his white socks. You tryna check my homie, you best check yourself, cause when you diss Drake, you diss yourself. Motherfucker. Yeah, nigga. So I don't want no Dr. Dre, dropping chronic once again. It don't stop. Punishing punk motherfuckers real quick like Compton style, nigga. Doggy dogs in the motherfucking house. Yeah. Long Beach is in the motherfucking house. Yeah. Yeah. Straight up. Really though. Breaking all them suckers off something real proper like. You know what I'm saying? All them sucker ass niggas can eat a fat dick. Yeah, Easy E can eat a big fat dick. Tim Dog can eat a big fat dick. Luke can eat a fat dick. Yeah. Dr. Dre, Fuck With Dre Day heißt der Song. Vom 2001 Klassiker The Chronic, einem der bedeutendsten Rap-Alben der 2000er Jahre, würde ich mal sagen. Das Album ist, ja, dieses Jahr, na, 2002 ist es, ja. Das Album ist Nee, noch nicht mal 2001. Was quatsch ich denn für ein Quatsch? Es gibt The Chronic 2001, aber das war natürlich das zweite. Nee. Das Ding ist 1992 rausgekommen. So sieht's nämlich mal aus. Und das bedeutet, nächstes Jahr wird The Chronic 20 Jahre alt. Und das ist schon eine ganz harte Ansage. Ich spiele in der nächsten Stunde einen Song von einem Rock-Alternative-Album, das dieses Jahr, und zwar, glaube ich, genau gestern 20 Jahre alt geworden ist. Müsst ihr euch also noch ein kleines bisschen gedulden. Dr. Dre, Fuck With Dre Day. Der Song, auf dem Snoop und Dre alle gedisst haben, im Jahr 1992, genau. Dr. Dres neues Album Detox lässt immer noch auf sich warten. Es gab die erste Single mit Eminem, I Need a Doctor, mit dem riesigen Swatch-Uhren-Product-Placement. Und seitdem warten wir auf das Album. Ich glaube, die erste Single ist nicht so richtig gestartet und deswegen waren alle so ein bisschen so, haben sie es doch nicht released. Dre ist der Mentor von The Game. Und als damals 50 Cent und Eminem richtig Hype waren, wurde The Game gesigned bei Aftermath Records. Es gab das erste Album von The Game. Und das Album hat sich fast 5 Millionen Mal verkauft, wenn man den Gerüchten und den inoffiziellen, offiziellen Aussagen glauben kann, was unfassbar viel ist. Nach diesem Album ist The Game quasi weggegangen von Aftermath, da sich 50 Cent mit ihm verstritten hat und da es Beef gab zwischen den ganzen verschiedenen Parteien. Jetzt bringt er demnächst, ich glaube sogar diese oder nächste Woche, bringt er sein neues Album raus, The Red Album. Und da ist er wieder reunited mit Dr. Dre, der das Intro spricht, der das Outro spricht. Und wir haben eben gerade den Song gehört, Martians vs. Goblins, featuring Lil Wayne und Tyler, the Creator. Game hat eine Strategie neulich bekannt gegeben, ne? So eine Art Masterplan. Da gibt es zurzeit viele Interviews und die Interviews sind alle irgendwie ein bisschen strange, weil er von Illuminaten redet oder beziehungsweise dann, wenn er, also er hat allerlei Verschwörungstheorien am Start, aber wenn er nach Illuminaten dann gefragt wird, steht er auf und sagt, da kann ich nicht drüber reden. Die kommen und bringen mich um. Ja. 2012 wird die Welt enden, sagt The Game, und deswegen muss er jetzt noch schön Gas geben. Und das hat er dann damit auch getan mit diesem Album, was jetzt rauskommt. Und er hat es extra, das Album ist seit 2009 angekündigt und wurde 10-mal verschoben. Also jetzt kein Scherz, 10-mal verschoben, ja, in den letzten 2 Jahren. Und er bringt es jetzt raus, weil er gesagt hat, die Zeit ist reif. Und er wollte in einer Zeit der großen Aufmerksamkeit für Hip-Hop kommen. Und zwar zwischen den Alben von Kanye West und Jay-Z, Watch the Throne, und dem Album von Lil Wayne, The Carter Four. Und dazwischen wollte er releasen und deswegen kommt er jetzt mit The Red Album. Eine ganz andere Geschichte sind GZA und Waves. Waves, sage ich jetzt mal, Punk, Rock, Do-It-Yourself, Lo-Fi-Typ von der Westküste. Und GZA, ein ehemaliges Mitglied von Wu-Tang oder natürlich immer noch Mitglied von Wu-Tang. Und jetzt wird's ganz schlimm. Jetzt muss ich nämlich husten. Yeah, Live-Radio. Herzlich willkommen. Ja, die Sommererkältung ist am Start. Auf jeden Fall, Waves und GZA stehen sich irgendwie, sage ich jetzt mal, musikalisch auf den ersten Blick nicht so nah. Aber auf Twitter konnte man schon in den letzten Monaten oder schon seit einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr konnte man mitverfolgen, dass sie sich gegenseitig angetwittert haben und GZA gesagt hat, ey, yeah, my man Waves, you got really nice music und so. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass GZA und Waves zusammen aufgetreten sind und Waves das Instrumental gespielt hat für einen der absoluten Klassiker von GZA. Das war in einer Fernsehshow in den USA. GZA hat das Ganze schon mal probiert mit The Black Lips vor einem Jahr oder so. Und das ist ziemlich in die Hose gegangen, weil die Black Lips anscheinend nicht geübt hatten. Und das war ein ziemliches Chaos. Und die haben halt versucht, voll Stoff zu geben und Gitarrenbrett und so weiter und so weiter. Und jetzt gibt es diese neue Kollaboration zwischen The GZA und Waves, die gerade im amerikanischen Fernsehen vor einer Woche Premiere hatte. Und das Ganze klingt dann doch irgendwie relativ gut. Und ich werde euch das gleich vorspielen. Aber vorher muss ich noch ein bisschen Werbung machen für Waves, denn das neue Waves-Album, beziehungsweise die neue Waves-EP heißt Life Sucks und erscheint in wenigen Wochen, ich glaube Anfang oder Mitte September. Ich habe noch nichts von der neuen EP gehört. Ich bin aber sehr, sehr, sehr gespannt. Und GZA, I don't know. Vielleicht, hoffentlich kommt irgendwas demnächst von ihm. Hier ist auf jeden Fall, Ladies and Gentlemen, die Kollabo von Waves und GZA. Und das ist von dem Album Liquid Swords. Der Song Liquid Swords. taking. See, sometimes we gotta flash them back. Like RZA once said, let them know what time it is, where it came from, how it started, what it's about, where it's going. You know? Yeah, yeah, yeah. Now when the MCs came, live out the name, and to perform some had snort cocaine, act the same before he dropped it on. Now on the mental plane, the spark of your brain built it to be born. And yo, choke with the track, but the what? It's a cut, cut, kit the, kit the, kit the, kit the, kit. Fake, get flipped, fight, fight, the swing swords and cut clown. Too swift to fight, you be caught and write it down. I flow like blood on the murder scene, like a syringe, or some wild out. To insert a fiend. When it was show off the shop, stolen art, kept the swollen heart, but not rolling smart. I put match pressure, phony background, you get hurt. No, it's played like Zodiac signs, sweatshirt, that's minimum. Infeminine like sandals, my minimum table stack, the verse on a gamble. Energy is felt, want the card to dealt. But the impact, roundhouse kicks, black belt. That attack, the microphone like cyclone, the typhoon. I represent from midnight to high noon. I never waste ink. Yo, I just think I drop megaton bars more faster than your blink. Cause rhyme thoughts travel at a tremendous speed. You cloud the smoke of natural blends of weed. Only under one circumstance as if we're running. Turn that up, my clan in the front on it. And when the MC came about the name, and to perform some hats, short cocaine, act the same. For he rocked it on, now on the mental plane. Spark your brain. To be born, hey yo, man, put the track, but the what? Hit the cut, cut, hit the, kit the, kit the, kit the, kit the, kit. Check it, I'm on a mission. Some say it's impossible. When I swing my sword, they are choppable. I be the body dropper, heartbeat stopper, child educator, plus head amputator. Yo, your style is old like Mark by speakers. Lyrics weak, like clock radio speakers. Don't even stop at my station and attack. While you're playing fair, get the rail like Amtrak. But the four, I'm down by law, I make law. I be justice, and since you're all 2 to 4, round the clock, stakes pin, time checking. But the pins, I be sticking, but you can't stake the crime. I can't do with the wolf, shit off from a DL. I'm low key like seashells, I rock these bells. Come aboard, it's Medina bound. The chamber, it's a whole different sound. It's a wide entrance, small exit like a funnel. So deep, picked up on radios and tunnels. Yo, get fascinated, how does it begin? Get vaccinated, my logo is branded in your skin. When the MC came, live out the name. To perform some hats, snort cocaine, act the same. For he dropped it on, now on the mental plane. Spark your brain. Build it to be born. Hey yo, jump with the tracks. What, what? Infos. Mit Ablo Afakama um Mitternacht. Wirbelsturm Irene unterwegs Richtung Kanada. Mönchengladbach mit Niederlage in der Fußball-Bundesliga und das Wetter morgen auch mal Sonnenschein bis 19 Grad. New Yorks Bürgermeister Bloomberg hat die Evakuierung von Teilen der Stadt wegen des Wirbelsturms Irene wieder aufgehoben. Fast 400.000 Menschen können damit wieder in ihre Wohnungen. Der Sturm hat bei seinem Weg über New York offenbar weniger Schäden angerichtet als befürchtet. Zuletzt hatte er sich deutlich abgeschwächt. Anders ist die bisherige Bilanz für andere Gebiete an der US-Ostküste. Mindestens 15 Menschen kamen ums Leben. In Millionen Häusern ist der Strom ausgefallen. Irene zieht jetzt in den äußersten Nordosten der USA, dann soll der Sturm Kanada erreichen. In der Nähe des Atommüll-Zwischenlagers in Gorleben in Niedersachsen haben heute etwa 500 Menschen friedlich demonstriert. Sie forderten, dass der für November geplante Castor-Transport mit neuem Atommüll abgesagt wird, wegen der gemessenen höheren Radioaktivität am Zwischenlager. Das niedersächsische Umweltministerium hatte am Donnerstag erklärt, dass der Wert an einem Messpunkt gestiegen ist und möglicherweise die zulässige Grenze für dieses Jahr überschreiten wird. Warum, ist aber noch unklar. In Österreich sind bei einem Flugzeugunglück 4 Menschen ums Leben gekommen. 2 Kleinflugzeuge kollidierten beim Anflug auf den Flugplatz Zell am See. An Bord waren jeweils 2 Insassen. Die Toten stammen aus Österreich und aus Bayern. Nach Angaben des Flughafens in Zell am See stießen die Flugzeuge bei gutem Wetter zusammen. Für die Landungen und die Positionsangaben seien die Piloten dort selbst verantwortlich. In der Fußball-Bundesliga hat die Erfolgsserie von Mönchengladbach einen Dämpfer bekommen. Die Mannschaft verlor auswärts gegen Schalke mit 0:1. Mönchengladbachs Trainer Lucien Favre: Es war schwer für uns, den Ball zu kontrollieren, und das haben wir nicht gut gemacht. Die erste Ballannahme war nicht gut, die zweite auch nicht. Und nachher, du verlierst den Ball und du musst zurück Tor verteidigen. In der Tabelle ist Mönchengladbach jetzt auf Platz 5, Schalke auf Platz 2. Im zweiten Sonntagsspiel trennten sich Hannover und Mainz 1:1. In der zweiten Liga gab es aus NRW-Sicht eine Begegnung. Paderborn spielte auswärts gegen Eintracht Frankfurt 0:0. 1 live. Sektorwetter. Die Wolken lockern von Westen her auf bei 13 bis 10 Grad. Morgen ist es dann oft bewölkt und regnerisch. Vom Rheinland bis zum Siegerland kann aber auch mal die Sonne rauskommen. Das Ganze bei 17 Grad in Kleve und Arnsberg. Leverkusen schafft 19. Am Dienstag so ähnlich, weiter unter 20 Grad. Die A46 Düsseldorf Richtung Dortmund ist zwischen Wuppertal, Sonnborn und Barmen wegen Bauarbeiten bis morgen früh 6 Uhr gesperrt. Und die A57 Krefeld Richtung Nimwegen ist zwischen Sonsbeck und Üdem nach einem Unfall gesperrt. Im Moment 2 Kilometer Stau. Unser Tipp: Fahrt ab Sonsbeck über die U43. Eins live. Vier Sommerpause. Mit Curse. Herzlich willkommen zurück hier in der dritten Stunde. In der ersten Stunde habe ich einen Song gespielt von der New Yorker Band Gobble Gobble. Und aus dem Dunstkreis dieser Band gibt es ein neues Projekt. Das nennt sich Purity Ring. Und hier ist einer der ersten Tracks, die es von denen zu hören gab, Unearthed. Fire, fire, fire, fire. I speak with some tenderly cold. Das ist der Remix von Austria's Lose It von ihrer gerade erschienenen Sparkle-EP. Davor gab es die Band mit dem wunderschönen Namen Purity Ring und dem Song Unearthed. Purity Ring ist eigentlich in Amerika ein Phänomen. Ich weiß nicht, ob es das bei uns hier in Deutschland gibt. Vielleicht, dann könntet ihr mich aufklären. Übrigens, wenn ihr noch am Start seid und wenn ihr noch Lust habt und wenn ihr eure Finger noch bewegen könnt vor lauter Müdigkeit nachts um kurz nach 12, könnt ihr mir natürlich eine Mail hier ins Studio schreiben. Und wenn die Technik, Redaktion und so weiter hier so, wenn die so freundlich sind, dann kriege ich das hier sogar zu sehen oder irgendwelche Faxe und so weiter. Ne? Dann kriege ich das hier. Dann wird es nicht unterschlagen, hoffentlich. Ja. Und Purity Ring, wie gesagt, wenn es das in Deutschland gibt, erklärt mich bitte auf und informiert mich bitte über deutsche Promis A, B oder C oder X, kein Problem, die sowas auch tragen. Ja. Das würde mich wirklich interessieren. Also ich als alter Nicht-Gala-Leser bin ja sowieso überhaupt nicht informiert. Ne? Und ich habe auch keinen Fernseher, ich bin überhaupt nicht informiert. Das heißt, wenn es sowas gibt, jetzt fragt ihr euch, okay Junge, jetzt sag doch mal, was wie Purity Ring? Jetzt sagt doch nicht nur, was wir machen sollen, sondern erklär uns mal auf. Also dieses Purity Ring-Ding, das werden ganz viele von euch wahrscheinlich kennen. In Amerika gibt es dieses neue christliche Movement, wo Jugendliche und auch jugendliche Stars quasi eine Art Ring tragen an ihrem Finger, mit dem sie symbolisieren, dass sie sich aufbewahren, also quasi ihr erstes Mal aufbewahren, bis zur Hochzeit. Und in Amerika, ich glaube sogar, ne, also wie gesagt, ich Gala und Bunte und leider lese ich das ganz selten. Ich bin ja auch so selten am Arzt, ne? Da kommt man so selten dazu. Ich glaube sogar Justin Bieber hat sowas früher getragen. Aber ich meine, es ist ja auch nicht schwierig, irgendwie mit 11 irgendwie so ein Purity Ring zu tragen. Aber es gibt einige Jonas Brothers, glaube ich, ne, oder? Jonas Brothers. Ne, ihr seht, wie wahnsinnig schlecht ich informiert bin, was amerikanischen Purity Ring Mainstream angeht. Auf jeden Fall heißt die Band Purity Ring. Ich glaube aber, dass die gar nicht so viel mit diesem Purity Ring zu tun haben. Es ist trotzdem ein sehr schöner, eindrucksvoller Name. Unearthed hieß der Song. Die Website Stereogum ist nicht nur eine Webseite, von der man sehr viele Informationen beziehen kann und von der man auf der man sehr viele neue Tracks hören kann und immer irgendwie nachvollziehen kann, was gerade passiert in der Alternative und vor allem in der Indie-Alternative-Rock-Szene, sondern Stereogum macht auch immer wieder sehr nice Aktionen. Zum Beispiel machen sie Tributalben für großartige Alben der internationalen Pop- oder Alternative- oder Electronic-Geschichte. Und der neueste Coup von Stereogum ist ein Tribute an das The Strokes-Album This Is It. Und da gibt es einen Song von The Morning Benders. Und zwar ist es Last Night in der Version von The Morning Benders von dem Album This Is It von The Strokes. Und der ist so ungewöhnlich für The Morning Benders und hat mich fasziniert. Last night, she said, oh baby, I feel so down. Will you turn me off when I feel left out? So I turn around. Oh baby, don't care no more. I know this for sure. I'm walking out that door. Well, I've been in town for just now 15 minutes now. So down, and I don't know why I keep walking for miles. See people they don't understand. No girlfriends, they can't understand. Your grandsons, they won't understand. On top of this, I ain't ever gonna understand. Last night, she said. Understand. No girlfriends, they can't understand. Just look at my eyes. Wir sind, wie ihr hört, in der etwas weirderen letzten Stunde der heutigen Sendung. Das sind die Dirty Projectors mit ihrer Version von Hyper Ballad. Und vielleicht hat es jemand erkannt. Es handelt sich quasi um eine Coverversion von Hyper Ballad von Björks Album Post. Auch das ist eine Stereogum Presents A Tribute Nummer, und zwar natürlich A Tribute to Björk's Post. Davor Try Not to Breathe von Dappled Cities, ebenfalls eine Stereogum Presents Nummer, und zwar ist es von dem Tribute an Automatic for the People von R.E.M. und davor natürlich The Morning Benders, A Tribute to This Is It von The Strokes mit dem Song Last Night. Der nächste Song ist von der New Yorker Band Ivy und der kicked. I know how you feel. Das hier ist 1 Live und 4 hat Sommerpause. Mein Name ist Curse. Das war die Band Oberhofer oder in Amerika wahrscheinlich Aberhofer mit dem Song Gotta Go. Und davor Ivy aus New York mit You Make It So Hard. Ich habe eben schon ein bisschen von Waves gesprochen und jetzt habe ich gerade mal auf Waves Twitter gelesen. Nach den VMAs, die ja jetzt bald beginnen, gibt es die Premiere seines Songs I Just Wanna Meet Dave Grohl. Ja, und vielleicht kann er sich diesen Wunsch erfüllen, so bei den VMAs oder sonst irgendwann mal, wer weiß, Dave Grohl, ne, kann man auch machen. Und davor hat er getwittert, dass er Eddie Vedder gesehen hat in Los Feliz gestern und dass er Pearl Jam pumpt und so weiter und so fort, und dann hat irgendjemand zurückgetwittert, ach, Pearl Jam ist doch scheiße, und er hat geschrieben, Junge, du bist scheiße. Ja? Und Pearl Jams Album 10 hat gestern 20 Jahre Geburtstag gefeiert, und jetzt sind wieder die VMAs, und damals gab es eine ganz legendäre VMA-Performance von Pearl Jam, von dem Song Jeremy, wo Eddie Vedder quasi, als wäre er vom Teufel besessen, ja, oder von irgendeinem positiven, guten Geist besessen, auf der Bühne gestanden hat und einfach seinen Kopf geschüttelt hat und diesen Song so unglaublich gut performt hat, dass, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele Leute danach gesagt haben, okay, gut, alles klar, Pearl Jam, Jeremy, yeah. Lemon yellow sun. something to believe. I had no time to refuse a feeling. Thankful are my friends with remorse. Thankful are my friends with remorse. Vergleich etwas weirden Stunde in 4 Sommerpause in 1 Live mit Curse und plötzlich war er vorbei, der Song, und auf einmal hört ihr mich richtig gut. Eben war es noch Randale und jetzt auf einmal. Also in dieser doch etwas weirderen Stunde in 1 Live 4 Sommerpause mit mir, mit Curse, war das gerade eben Caveman mit dem Song Thankful. Und davor Jeremy von Pearl Jam, von dem legendären Album 10, was vor 2 Tagen, muss man ja heute schon sagen, wir haben ja schon den 29., was vor 2 Tagen 20. Geburtstag gefeiert hat. Nächsten Monat, wenn ich mich recht erinnere, ist, glaube ich, auch Nevermind von Nirvana dran mit 20. Geburtstag. Und ich glaube, da wird es so viel Spezialmaterial und so viele Bonus-Editions und so viele Tributes geben. Da werde ich in meiner Sendung wahrscheinlich auch euch überfluten mit Nevermind, Nirvana, Tributes. Jetzt möchte ich euch aber einen Song spielen, der heißt Nosferatu, passt quasi zur späten Abendstunde. Und ist von dem Producer Wiseblood. Wiseblood ist ein Typ, der eigentlich auch, wenn man sich die Sachen anhört, aus Rap und Hip-Hop kommt, und zwar ganz definitiv, und sich aber immer mehr in so eine ganz strange Lo-Fi-Goth-Hip-Hop-Richtung bewegt. Der Typ ist sehr dark, singt teilweise auch auf seinen Tracks und bedient sich mittlerweile nicht nur Samples, sondern auch Live-Instrumentierung und strange things, aber sehr, sehr, sehr gut. Und das hier ist ein neuer Song von Wiseblood, Nosferatu heißt er. Curse Live. Vier Sommerpause mit Curse. Mit Curse. Das war Surgeon von der Band St. Vincent, von deren Album Strange Mercy, und davor Nosferatu, ein neuer Track von Wise Blood, von dem noch nicht bekannt ist, wo und wie er definitiv letztendlich erscheinen wird. Mein Name ist Curse, vielen Dank, dass ihr heute diese 3 Stunden ausgehalten habt und bei mir wart. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr nächste Woche wieder hören. Um 22 Uhr am Sonntag werde ich nochmal Klaus vertreten, zum letzten Mal diese Saison am Sonntag. Dann kommt der gute Mann wieder zurück und ist hoffentlich erholt und gestählt von seinem Urlaub und hat gute Mucke dabei, aber davon gehe ich aus. Und am ersten Dienstag, Moment mal, erste Dienstag im September, vielleicht sogar der zweite, nee, erste Dienstag, der 6. September, da werdet ihr eine Stunde von mir hören statt von Klaus am Dienstagabend. Das ist zufälligerweise auch mein Geburtstag und da werde ich mir also irgendeinen Quatsch einfallen lassen, um euch zu entertainen. Und es wird auch eine Art Kurzgeschichte geben, wie ihr es von Klaus kennt, aber natürlich auf meine Art und Weise, also doch ein kleines bisschen anders. Also nochmals danke sehr, einen schönen Abend wünsche ich euch und jetzt werde ich zwei weirde, aber schöne und entspannte Tracks spielen, um euch in eure Nacht und in euren Morgen zu entlassen. Mein Name ist Curse und bis bald. Das hier sind noch Keep on Trying von Lanterns on the Lake und dann Terra Incognita von Atlas Sound. close to me, yeah. In case one day I'd need some company, I never looked south towards the wind. I never saw the families gather. Technology.